Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Oh, ich muss mal richtig hinsetzen. So, also heute mal ein bisschen anders. Heute komme ich nicht aus dem Gym, sondern nach dem Video gehe ich ins Gym. Ja, Männer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, heute gibt es wieder ein bisschen Real Talk von Coach Magic. Ich wollte euch, ich habe ja auch vor, mit den ganzen Videos, die ich mache, quasi euch mal einen kompletten Einblick zu geben, wie das alles auf uns Männer also wie die Konsequenzen für uns Männer sein können, wenn wir uns beispielsweise auf Frauen verlassen oder beziehungsweise, dass ihr mal ein komplettes Spektrum an Erfahrungen nachvollziehen könnt. Deswegen mache ich das auch so, dass ich euch diese Einblicke in meine tatsächlichen Erlebnisse gebe. Ich möchte nicht einfach nur darüber reden, dass dies so ist oder dass das so ist. Ich möchte das wirklich belegen mit Dingen, die mir widerfahren sind. Und das möchte ich heute auch nochmal tun. Und deswegen möchte ich heute mal darauf zu sprechen kommen, was es mich gekostet hat, meinen eigenen Weg zu gehen. Und ja, setzt euch hin, nehmt euch Popcorn und holt euch was zu trinken, weil da werdet ihr mit den Ohren schlackern. Also das, was es mich gekostet hat, meinen eigenen Weg zu gehen, ist wirklich gewaltig. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal, ich muss es nochmal wiederholen, weil der eine oder andere das noch nicht richtig verstanden hat. Es ist nicht so, dass meine Ex-Freundin mich gekickt hat. Nein, nein, die hätte mich behalten, weil in meinem Windschatten surft es sich wirklich entspannt. Es ist so, dass ich sie verlassen habe. Und ich möchte euch jetzt in diesem Video auch mal einen kompletten Überblick darüber geben, wie sich das so zugetragen hat oder beziehungsweise was ich auch bereit war zurückzulassen oder worauf ich, welchen Preis ich bezahlt habe und worauf ich verzichte quasi, um eine Sache mitzunehmen, die mir viel wichtiger war, mich daraus. Und zwar, um meine seelische Gesundheit zu wahren, meine körperliche Gesundheit, mein Stresslevel loszuwerden und so weiter. Und all das habe ich weitestgehend geschafft, weil so eine Frau ist wirklich eine Vollkatastrophe. Aber ich möchte mal gerne gleich einsteigen und euch mal erzählen, wie hat sich das zugetragen mit dem Ponyhof? Was waren die Zukunftsperspektiven? Was waren die Möglichkeiten? Was war mein Plan? Und ja, da fange ich dann einfach mal im Jahr 2011 an. Da bin ich nämlich mit meiner jetzt Ex zusammengekommen. Und es war alles so ziemlich entspannt, wie das halt immer so ist, wenn man zusammenkommt. Da kriegt man ja auch viel noch von dieser, die Amerikaner sagen Honeymoon-Face, dieses Flittergesicht, dieses einem Zugewandte. Die Frau verkauft sich ja immer noch von ihrer besten Seite, weil sie hat den Mann ja immer noch nicht final mit der Angel quasi verwickelt. Und dementsprechend kriegt man als Mann noch die ein oder andere Bestätigung, die ein oder andere Freundlichkeit, natürlich auch Zuwendung im Bett und so weiter. Und das war bei mir dann auch so. Und ihr müsst verstehen, dass sie ihre Pferde damals, sie hatte drei Pferde wohlgemerkt, die hatte sie dann bei einem Freund stehen von uns. Und das war dann quasi ein Ort weiter, sodass sie am Tag dann dreimal hin musste. Und es war alles entspannt. Also es war wirklich alles entspannt, hätte alles so laufen können und alles war gut. Aber die Frauen es entstehen immer neue Problemsituationen, die bei den Frauen entstehen. Das war mir damals auch nur so rudimentär klar. Mir war schon klar, dass Frauen Probleme machen, aber irgendwann habe ich dann auch erkannt schon früh, aber ich konnte es noch nicht vollends verstehen, dass Frauen da tatsächlich niemals zufrieden sind. Ganz gleich, was wir Männer denen vor die Füße werfen, sie werden niemals zufrieden sein und sie wollen mehr. Aber dann fange ich einfach mal an. Also es war alles in Ordnung. Wir hatten unsere Wohnung in einer entspannten Seitenstraße, in einem entspannten Dorf. Dort war alles soweit entspannt. Und sie hatte ihre Pferde, wie gesagt, einen Ort weiter bei einem Freund, günstig zur Pacht, also zu einem Wahnsinnspreis konnte sie die Pferde da stehen lassen. Alles war entspannt. Man hat sich auch mit dem Verpächter da super verstanden, wenn man da mal gesessen hat, eine geraucht hat, zu Besuch war, zum Frühstück da war. Alles großartig. So. Jetzt kommt plötzlich der Game Changer. Jetzt kriegt der Freund, der ihr das Land verpachtet hat und den Stall, wo sie die Pferde stehen lassen kann, plötzlich eine neue Freundin, die ebenfalls ein Pferd hat. So, und plötzlich verschieben sich diese kompletten Dynamiken. Das heißt, jetzt gibt es dort eine neue Autorität. Das ist die Freundin des Stallbesitzers, logischerweise. Die sich jetzt natürlich über alles erhebt und die dann natürlich auch von ihrer Art, also wirklich, die war schrecklich, war wirklich schrecklich. Auch so ein unzufriedener Mensch, also auch so eine typische, ja, von diesen modernen Ideologien geprägte, manipulative Frau. Und die hat natürlich dann das Ganze an sich gerissen, natürlich auch diesen freundlichen Verpächter so weit dahingehend manipuliert, das für meine Freundin dann damals natürlich auch unerträglich wurde langsam, und das konnte ich dann auch verstehen. So dass sie dann damals, also heute kann ich das nicht mehr verstehen, aber damals aus meiner Blue Pill Perspektive konnte ich das dann schon verstehen, dass ich gesagt habe, okay, sie ist jetzt traurig und wir brauchen eine Lösung. Also saßen wir in Dänemark gemeinsam im Urlaub und haben dann irgendwie den Entschluss gefasst, okay, es muss etwas Eigenes her, sodass sie dann dass sie dann die Pferde quasi hinterm Haus hat, hinter ihrer eigenen Immobilie, also hinter unserer eigenen Immobilie. So war der Plan. Ich war damals aber geschäftlich noch nicht so weit, dass die Bank mir Kredite in dieser Größenordnung gegeben hätte. Das konnte ich mit meinen BWAs, die ich damals hatte, nicht darstellen. Also die Bank hätte gesagt, ja, mach nochmal 5 Jahre weiter und dann können wir definitiv drüber reden. Aber es stand da zu dem Zeitpunkt nicht möglich gewesen mit so einem Kredit. Also ihre Eltern, sehr gut gestellt, haben gesagt, okay, wenn das dann alles so sein soll, die waren da auch ein bisschen gehypt und die hatten da Bock drauf, dann würden sie uns dahingehend supporten. Und der Support sah dann so aus, dass das der Deal war, okay, ihre Eltern unterschreiben bei der Bank den Kredit, kaufen dieses Haus offiziell für uns, das war der Plan, dass wir dann diese Immobilie haben und dementsprechend auch für die Altersvorsorge, so bin ich damals auch darauf reingefallen. Und dementsprechend haben wir dann irgendwann was gefunden und haben das Ganze dann auch verwirklicht. So, ich hatte jetzt also, ihre Eltern haben uns das nicht geschenkt oder nicht, die haben lediglich den Grundstein dafür gelegt, dass die Bank das Geld gibt, aber der Deal war, den wir gemacht haben, ist, dass wir, also sprich ich, den Abtrag von dem Haus bezahle. So, und am Ende natürlich dann für uns, so die Perspektive hatte ich damals. Und mit all den Problemen, die mit zum Haus kommen an Renovierung und Arbeiten, die da reinfließen müssen, das ist wirklich, wirklich die Hölle. Also da war eine Kegelbahn dran, da war eine ehemalige Gaststätte drin und wenn ihr mal so eine Gastroküche von der Wand wegzieht, was dann dahinter, also ich habe Fett wirklich mit einer Schaufel so in den Eimer rein, hinter der Küche weggeschaufelt. Also was ich da gesehen habe, das war wirklich die Hölle, kann ich euch sagen. Ich muss noch mal kurz zurückspulen. Mir wurde das auch so verkauft, dass meine jetzt Ex, also meine damalige Freundin, dann zu mir sagte im Jahr 2012, ich werde es nie vergessen. Ich habe auch gesagt, du sitzt hier nur in deiner Jogginghose rum, sag ich, zieh dir doch mal was Vernünftiges für mich mal an, sag ich, du musst mal so ein bisschen netter aussehen. Und dann hat sie mir das tatsächlich so verkauft, ja, sie würde jetzt hier nicht in Hotpants immer nur im Sommer rumlaufen, weil, jetzt kommt's, sie würde sich ja in dieser Mietwohnung nicht so wohlfühlen und wenn wir aber erst das eigene Haus haben, also wenn wir erst unsere eigene Immobilie haben, dann würde sie sich wohlfühlen und dann würde sie da auch so rumlaufen und so weiter. So wurde mir das verkauft. Und ich war blöd genug, darauf reinzufallen. Ich hab den Weitblick nicht gehabt. Muss ich ganz offen und ehrlich sagen, ist halt so. Es gibt tausende Männer da draußen, die diesen Weitblick nicht haben. Deswegen hört mir gut zu. Macht es mir nicht nach. So, das hat jedenfalls dazu geführt, dass wir das dann gemacht haben. So. Parallel müsst ihr wissen, im Jahr 2012 hatte ich dann meiner Freundin auch den Gutschein geschenkt zu deinem Haus. Kannst du dir dann auch einen Hund deiner Wahl aussuchen? So, hatte ich dann auch schon mal erzählt. So ist das dann gekommen. Und jedenfalls haben wir dann dieses Haus gekauft und für mich ging dann natürlich der Stress. Also für mich war dann der maximale Stress, weil ich habe auf selbstständiger Basis mit Autos gehandelt. Ich hatte noch ein paar Ersparnisse. Und ich musste unsere Wohnung renovieren, weil das war alles Baujahr 1981 und dementsprechend die Teppiche, wenn ich die rausgerissen habe, auf den Hänger gebracht habe und weggebracht habe zum Wertstoffhof, war gar kein Teppich mehr da, der ist im Rückspiegel, wie so ein Vampir ist der Teppich zerstaubt und das heißt, die ganze Bude musste neu gemacht werden. Das war auch meine Aufgabe. Wenn man aber den ganzen Tag den Boschhammer stemmt, um das Bad rauszuhämmern, um es neu einzufliesen und so weiter. Wie gesagt, ich bin Vertriebler, ich habe sowas das erste Mal gemacht, das war die Hölle. Ich würde es nie wieder tun, nie wieder will ich mit irgendwie sowas was zu tun haben. Das ist für mich ein für alle Mal erledigt. Ich kann es auch jedem von euch raten, tut euch das nicht an. Ihr werdet nach der Arbeit, in die Arbeit, euer Leben wird Arbeit. Es gibt keine Ruhe mehr. Jedenfalls, es ist so komplex, also es ist so verwickelt, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen auseinanderzunehmen, dass ihr das nachvollziehen könnt. Ich muss an dieser Stelle auch eine Abkürzung finden. Also da war viel Hölle drin, es war eigentlich nur Hölle, weil ich habe mein Leben lang auf einer Baustelle gewohnt. So, jetzt war es so, dass ich, also nicht in unserer Wohnung, aber das ganze Haus drumherum wurde ewig gebaut, weitergebaut, erweitert und so weiter, weil natürlich war es dann auch interessant. Wir hatten ein 500 Quadratmeter Haus, haben aber nur 20% davon ungefähr bewohnt mit einer 80 Quadratmeter Wohnung. Ob die Rechnung jetzt stimmt, weiß ich gar nicht. Ich habe es immer so gesagt, weil wir haben oben rechts im Dachgeschoss gewohnt und das komplette Haus war leer. Ich musste den Abtrag bezahlen, die Nebenkosten bezahlen und so weiter. Meine Freundin hat nichts anderes gemacht als draußen mit den Pferden. Abgeäppelt, rein, raus, mit dem Hund rein, raus, mit den Pferden rein, raus, füttern, abäppeln und abends um 18 Uhr die Scheißglotze an. Das hat sie die letzten 8 Jahre gemacht. Also es ist wirklich die Hölle. Es ist wirklich die Hölle. Mit dem Haus beerdigt ihr auch quasi dann eure Beziehung. Wenn ihr so ein Haus kauft, wo ihr irgendwie was drin tun müsst, es wird die Hölle. Wenn ihr ein Haus kauft, wo ihr nichts dran tun müsst, wird es auch die Hölle, weil es geht auch nur noch um dieses Haus zu erhalten. Dieses Haus, den Garten und so weiter, das scheiß Grünzeug, das zwischen den Pflastersteinen rauswächst. Es hört einfach niemals mehr auf. Niemals mehr. Nach 5 Jahren ist die Fassade wieder angegeben, dann brauchst du einen neuen Anstrich. Nach 10 Jahren fangen oben an die Verlattungen unter der Dachrinne, fangen an morsch zu werden, die müssen neu abgeschliffen und gestrichen werden. Es hört einfach nie mehr auf. Es ist wirklich die Hölle. Was mich aber so bei der Stange gehalten hat in diesem ganzen Wahnsinn, also abgesehen davon, dass ihre Female Nature auch die Hölle war und voll durchgeschlagen hat, ihre moderne Konditionierung, dass sie sich von einem Mann absolut gar nichts mehr sagen lässt irgendwann eines Tages. Und ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe viele Shit-Tests bestanden, habe aber auch den einen oder anderen Shit-Test nicht bestanden. So, jetzt müsst ihr dazu wissen, trotz all der Qualen, die ich mit diesem Haus durchgemacht habe, und dann bin ich ja dann irgendwann auch umgeswitcht, 2013, 14, habe ich mich als Immobilienmakler selbstständig gemacht. So, jetzt war ich darauf angewiesen, dass ich von zu Hause aus telefoniere, vom Homeoffice aus, mit meinen Kunden, Akquise betreibe und so weiter. So, jetzt hatte ich aber meiner Freundin den Gutschein geschenkt für diesen Hund, das ist jetzt Kimba. So, Kimba ist ein Australian Shepherd, der hat einen Schutz- und Hütetrieb, das heißt, den hatte der schon immer. In dem Moment, wo einer das Tor draußen auf und zu macht, bellt dieser Hund. Das passiert dann aber gerade, wenn ich einen Kunden am Telefon habe. Dementsprechend ist man gestresst, dass der Hund jetzt nicht bellt, wenn man mit seinem Kunden telefoniert, um da sich auf dieses Gespräch konzentrieren zu können. So, jetzt hat aber meine Freundin nicht nur dafür gesorgt, dass wir so einen Ponyhof haben, nein, sie hat auch dafür gesorgt, dass wir einen Hund haben, der den Ponyhof beschützt. Aber gleichzeitig hat sie auch dafür gesorgt, dass diese Pferdemädchen im 10-Minuten-Takt vorne das Tor auf und zu machen, sodass dieser Hund im 10-Minuten-Takt bellt. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, was die da für eine Hölle fabriziert hat. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, Geld zu verdienen für diese ganze Geschichte. Der Hund bellt und dementsprechend kann ich mich nicht konzentrieren, kann mein Telefongespräch nicht in Ruhe führen. Das habe ich schon teilweise gesagt, oh, ich muss mal kurz den Hund beruhigen, versucht mal wieder ruhig zu werden, sich zu beruhigen, den Hund zu beruhigen und dann ruft man den Kunden wieder an. Ja, scheiße was, im nächsten Telefongespräch geht das Tor schon wieder, Hund bellt wieder, Konzentration wieder futsch. Das heißt, wenn man niemals seinen Fokus gewinnen kann und aufgrund dieser Dynamiken, die da entstehen, die Frau, sie ist der Architekt. Sie ist der Architekt von diesem ganzen Wahnsinn. Und ich habe mitgemacht, muss ich sagen. Ich habe mitgemacht, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass egal welche Entscheidung sie trifft, den Wahnsinn nur weiter maximiert und ins Unermessliche treibt. Und ja, das ging dann zum Schluss so weit, dass ich natürlich schon gemerkt habe, okay, ich bin jetzt hier, wir hatten dann auch keine gemeinsamen Schlafzimmer mehr, weil mir wurde das dann alles zu viel mit, wenn, also ich habe meine Hunde lieb, nicht falsch verstehen, aber mit einer Frau zusammen im Schlafzimmer zu liegen. Ich möchte nicht, dass auf meiner Freundin mit ihr, dass sie auf mir rumspringt, während die Hunde mir zugucken. Also das ist mir alles ein bisschen zu strange. Also sie hatte dann die Hunde mit im Schlafzimmer, sodass ich dann in meinen sogenannten Man Cave, also ich hatte mein Arbeitszimmer, 25 Quadratmeter, und war wieder dort angekommen, wie ich als 16-jähriger kleiner Bengel in meinem Kinderzimmer von meinen Eltern. Also ich hatte mein Zimmer, darin habe ich geschlafen, darin hatte ich meine Arbeitszimmer, darin habe ich gezockt, darin habe ich meine Hemden gebügelt, darin habe ich, wie gesagt, darin habe ich gegessen, darin habe ich mich informiert, gelesen, gebildet, geschlafen, ich hatte sogar mein Trainingsgerät da drin. Also ich hatte meine Einzimmerwohnung in diesem Riesenhaus, mein Man Cave, wenn man so will. Da war ich drin. So, mit dem Rest, ich bin nur noch rüber kurz, Bad und Küche und zack, wieder in meinen Bereich, weil das war der Ort, wo ich so ein bisschen Ruhe kriegen konnte in diesem ganzen Wahnsinn, den sie veranstaltet hat. Ja, so. Also ich war schon an mehreren Punkten im Leben so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe. Und das ist halt auch interessant, möchte ich euch auch erzählen. Beispielsweise im Jahr 2016, da war ich auch schon an so einem Tiefpunkt, dass die mich so ich war schon fertig mit der. Ich war nervlich, emotional, ich hatte schon gar nichts mehr für die übrig eigentlich. Überhaupt nicht mehr. Das habe ich ihr auch gesagt. Jetzt kam aber voll, und sie, das war auch alles mit uns, auch war schon kurz davor, und dann kam auch der finanzielle Erfolg, sodass ich gesagt habe, okay, jetzt ist alles egal, jetzt kann ich auch gehen, mach deinen Scheiß alleine. Aber dann habe ich auch gleichzeitig ein Mädchen eingearbeitet für meine Immobilien, mit der ich, die war jung, 24, sehr attraktiv, die ich mir eigentlich für meine Immobilien als Maklerin mit aufbauen wollte. So, und mit der hatte ich dann natürlich tagtäglich zu tun. Und die war sehr, auch sehr quasi, ja, die war sehr respektvoll einem Mann gegenüber. Es hat Spaß gemacht, mit ihr den Umgang zu haben. Heute weiß ich, dass das auch alles nur Simulation ist, aber damals war ich mir darüber nicht so klar, spielte auch keine Rolle. Jedenfalls war es so, dass die mir sehr zugetan war, alles mitgemacht hat, wissbegierig, lernbegierig und auch beeindruckt war von dem, wie ich das alles so mache. Und dass meine Freundin natürlich gemerkt hat, okay, scheiße, also ich bin doch nicht so langweilig, anscheinend bin ich auch für andere weibliche Geschichten interessant. Und dann kam ihr Switch. Auf einmal wurde sie wieder femininer, hat sich wieder mehr sagen lassen, war wieder einsichtiger, hat sich für die ganze Nummer entschuldigt, die Bettgeschichten steigerten sich wieder ganz gewaltig und da hat sie mich dann wieder rausgebremst aus meiner eigentlichen, wollte ich schon nicht mehr. So. Und da ich natürlich als Unternehmer immer wieder in diesem Stress, aus diesem Geld verdienen, es wird immer mehr Geld, dann kommt die nächste Flaute, es wird wieder weniger Geld, dann kommen die Steuern, das Geld ist wieder weg, man ist wieder in diesem Hamsterrad drin und so weiter, hat man natürlich wenig Muße, über diesen ganzen Beziehungskram dann auch noch nachzudenken. Das wird einfach viel zu viel, das ist einfach nur so ein Stressproblem, dass man da so neben sich her schleift. Jetzt müsst ihr aber verstehen, parallel, also das ist alles wahnsinnig verwickelt, jetzt hat man natürlich zwei Hunde und ich kann jetzt jeden Mann verstehen, der eine Frau hat, ein Haus hat, ein Tier hat, zwei Kinder hat, dass der so verwickelt ist. Das heißt, selbst wenn der gehen will, verstehe ich die Schranken und die Fesseln, warum er nicht geht. Aber die sind eigentlich nur mentaler Art. Also ich kann nur noch empfehlen, mit meinen heutigen Erfahrungen, steh auf und geh da raus. Also das würde ich heute so machen. Also ich würde die Jahre nie wieder verschenken. Nie wieder würde ich die Jahre in dieser Art und Weise verschenken, dass ich mich an irgendeiner Frau oder beziehungsweise an diesen Verwicklungen, die ich geschaffen habe. Ich würde, würde diese Verwicklung zerreißen und gehen, sofort, vorbei. Ich würde nie wieder reingehen in so eine Verwicklung. Das ist eine ganz andere Geschichte, weil ich das jetzt so auf die harte Tour gelernt habe. Aber warum bin ich auch die ganze Zeit, warum bin ich auch nicht gegangen? Das möchte ich euch auch gerne mal erklären. Also, dieses Haus, was wir da jetzt gemeinsam hatten, das haben wir im Jahr 2013 gekauft, zu einem sehr niedrigen Preis. Ich wusste schon damals, dass 2023 die Spekulationsfrist abläuft. Und da ich natürlich Vertriebler bin, mich mit diesen ganzen Marktdynamiken sehr gut auskenne, wusste ich natürlich schon im Jahr 2015, 16, 17, 18, wo der Wert von diesem Objekt hingegangen ist. Und der Wert von dieser Immobilie hat sich quasi locker verdreifacht. Das heißt, das war schon 2018, 19 der Fall. Das heißt, hätten wir jetzt 2018, 19, ich muss nochmal aufholen, weil der ein oder andere wird dieses Wissen nicht haben. Also, wir haben ja in diesem Haus Wohnungen vermietet, dann zum Schluss, die dann fertig renoviert wurden. So, wenn du eine selbstgenutzte Immobilie hast, sagt der Staat, nach 3 Jahren ist die Spekulationsfrist vorbei, also du musst 3 Jahre warten, um auf mögliche Gewinne beim Verkauf, also Verkaufserlöse, keine Steuern mehr zahlen zu müssen. Wenn du aber vermietest, und das war ja von jeher unser Plan, wenn du Mieteinnahmen auf dem Konto hast, dann ist die Spekulationsfrist 10 Jahre. Also hat der Gesetzgeber da auch wieder, es ist immer alles so limited, es ist immer alles so wahnsinnig limitiert, du darfst nie mal richtig loslegen. Du bist immer mit angezogener Handbremse in diesem System unterwegs, weil sonst hätte ich ja schon viel früher verkauft mit meiner Freundin, hätte die Gewinne eingestrichen und hätte mein Portfolio diversifiziert und weiter aufgebaut und weiter aufgebaut. Das ist das, so wie ich ticke. Geht aber nicht, weil es gibt ja wieder diese Regularien, die dir sagen, nein, 10 Jahre. So. Und deswegen sage ich euch auch, ihr könnt nicht 10 Jahre mit einer Frau gemeinsam planen. Das ist ein Zeitraum, den man gemeinsam mit einer Frau nicht planen kann. Das ist einfach nicht möglich, nach meiner Perspektive. Ich kann euch nur davon abraten, es auszuprobieren. Wenn ihr es selber ausprobieren wollt, werdet ihr danach zu diesem Video zurückkommen und werdet sagen, mein Gott, wer hat es mir gesagt, ich wollte es nicht glauben. Am Ende des Tages ist es aber so. Ja, jedenfalls hat diese Immobilie dann diesen wahnsinnigen Vervierfachung gemacht, sodass wir, wenn wir die dann jetzt 2023 steuerfrei verkauft hätten, also dann wären die Gewinne steuerfrei gewesen, hätten wir locker 500 bis 700.000 Euro, und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, Gewinn reingefahren. Reingewinn, steuerfrei. Und das ist digitale Freiheit. Das, was dann auf eurem Online-Banking steht, wenn da 700.000 auf der, auf der Haben-Seite stehen, dann brauche ich euch nicht erklären. Ihr habt alle Möglichkeiten. Ihr könnt Ferrari fahren, wenn das jeweilige Ziel ist, des individuellen Mannes. Ihr könnt Immobilien kaufen, kleine Anzahlungen machen und das Portfolio wahnsinnig diversifizieren. Ihr könnt Unternehmen gründen. Ihr könnt Unternehmen übernehmen. Ihr habt vor der Bank eine wahnsinnige Bonität darstellen, um jedwede Form der Expansion quasi, das ist der Grundstein für solche Geschichten. Da kommen halt manche Menschen nie hin. Da ich aber, wie ihr merkt, schon seit jeher ein sehr ambitionierter Mensch bin, war das für mich natürlich auch diese Karotte, die vor meiner Nase hing. Ich musste immer schwer für mein Geld arbeiten, dann wurde mir wieder alles weggenommen. So, und dann hatte ich jetzt einmal diese Karotte vor der Nase quasi, dass ich gesagt, okay, wenn ich jetzt bis da und dahin durchhalte und das Ding dann verkaufe, dann habe ich die Möglichkeit. Und die Frau spielt da schon in dieser existenziellen Betrachtung, ist sie nur noch ein Laster, also die spielt nur noch eine untergeordnete Rolle quasi. Also viel mehr, was mich gehalten hat, war einmal diese Karotte vor meiner Nase, dass ich da durchhalten muss, damit wir das dann verkaufen können, damit wir dann unsere Beute, unser Hack schlagen können, um dann entsprechend weiterzumachen. Und natürlich auch, dass ich so verwickelt war, auch mit den Tieren zum Beispiel. Es fühlte sich für mich immer an, als würde ich meine Hunde verlassen. Das war ein grausames Gefühl, sage ich euch. Also wirklich, diese Tiere da zurücklassen zu müssen und ich gehe jetzt erstmal ins Ungewisse, oder was heißt ins Ungewisse, aber ich gehe da jetzt erstmal raus. Das war für mich, wie ich verlasse meine Hunde, die ich von Baby an habe. Und da werde ich auch nochmal ein anderes Video zu machen. Auch in einem Streitgespräch hat sie mal zu mir gesagt, dann kannst du dich jetzt hier und sofort von deinen Hunden verabschieden. So, weil sie wusste, dass mir die Hunde wichtig sind und das weiß sie. Und andersrum, wenn ich den Hund hier bei mir habe und ich muss den mal wieder zu ihr bringen, damit ich mal geschäftlich auch mal mich wieder konzentrieren kann und einfach hier die nicht den ganzen Tag alleine lassen muss, zum Beispiel, wenn ich mal eine Folge von Terminen habe, dann sagt sie, nee, diese Woche kannst du ihn nicht bringen. Also sie macht immer genau das Gegenteil von dem, was für mich gerade gut wäre. So, um mir zu schaden. So einfach ist das. Und davon wird der ein oder andere Mann ein Lied singen können, dass die Frauen, ich weiß, dass sie das machen. Die machen das mit Kindern, die machen das mit Tieren, die machen das mit Immobilien. Die machen immer genau das Gegenteil von dem, was für den Mann gerade gut ist. Sie machen nicht mit, sie wollen schaden. Deswegen, wenn ich meine Hunde haben möchte, sagt sie, nee, du kannst dich von deinen Hunden verabschieden, heute nicht oder was auch immer. Und wenn ich meinen Hund habe und will ihn wieder zurückbringen, dann kann ich ihn auch nicht zurückbringen, weil sie weiß, das schadet mir auch. Also, das ist schon hardcore. Und das musste ich jetzt auf diese Art und Weise erfahren. Und viele Männer da draußen, weiß ich, die müssen das auch so auf diese Art und Weise erfahren. Fände ich sogar noch schlimmer. Und da tut mir jedermann leid und ich denke mal, ja, jeder muss auf seine Art seine Erfahrung machen. Ich möchte nur auch für die jungen Männer das hier wirklich mal zum Besten geben, überlegt euch das genau. In einer Immobilie habe ich sowieso erkannt, es wohnt kein Glück in einer Immobilie. Das Glück wohnt in einem selbst, weil wir Männer sitzen sowieso immer nur vor zwei Bildschirmen und da steht unser Auto und da ist unser Bett und ob da drum ein Riesenpalast ist auf 500 Quadratmetern oder auf 45 Quadratmetern, das spielt oftmals überhaupt gar keine Rolle für uns. Für mir wäre eine Alleinlage viel wichtiger. Ja, also ihr merkt, es ist viel komplexer noch, als ich das hier mit diesen Worten quasi schildern kann. Jedenfalls habe ich dann wirklich den Entschluss gefasst und habe gemerkt, diese Frau, die ist einfach nur, die ist nicht mehr tragbar. Und ich habe keine Möglichkeiten, sie zu disziplinieren und keine Möglichkeiten, sie zur Einsicht zu bringen. Es gibt diese Möglichkeiten einfach gar nicht. Und natürlich habe ich da, und dann habe ich die ganzen roten Flaggen gesehen. Dann habe ich die Fehler gesehen, die ich gemacht habe, weil ich bin quasi ja mehr in ihren Bereich gezogen. Weil logischerweise haben ihre Eltern das finanziert. Logischerweise bin ich dann, wenn man so will, zu ihr gezogen, obwohl ich den Abtrag bezahlt habe. Aber das spielt alles hinten raus keine Rolle mehr. Und ich habe meiner Freundin auch gesagt, damals, also noch vor kurzem erst, sei doch wenigstens dankbar, guck mal, was du jetzt alles durch mich hast, habe ich zu ihr gesagt. Und halt doch wenigstens den Teufel mir gegenüber so ein bisschen im Zaum, wenn es um die Hunde geht oder um unsere Absprachen. Und guck mal, was ich alles für dich gemacht habe. Und da sagte sie zu mir, ja, das würde jetzt alles eh auch keine Rolle mehr spielen. Und das deckt sich genau mit dem, für Frauen hat es nur Wert, was wir Männer für sie gerade tun und noch für sie tun werden. Was wir in der Vergangenheit für sie getan haben, es spielt für sie keine Rolle. Für uns Männer spielt das eine Rolle. Ich werde auch nochmal ein gesondertes Video über Loyalität, Treue, Verrat und so weiter machen, weil was da alles so stattgefunden hat, ich kann ein Buch schreiben. Ich könnte jetzt anfangen, ein Buch zu schreiben. Es würde wahrscheinlich, ja, es würde lang werden. Wenn man mal jede Nuance dieser Verfehlung, die die so machen, mal zu Papier bringen würde, das wäre wirklich gewaltig, was ich da aufschreiben könnte. Ja, und natürlich hat mich dann auch dieser Verkaufserlös, weil ihr müsst euch das vorstellen, von 25, die meisten Männer, die müssen arbeiten in ihrem Leben. So, der durchschnittliche Mann, sagen wir mal 25.000 Euro, 24.000 Euro, was sind denn das? Bin ich gerade zu blöd? Irgendwas um die 2 Scheine im Monat. Ist ja auch egal. So, jetzt stellt euch vor, ihr müsst nicht mehr arbeiten und könnt jeden Monat 2.000 Euro aus dem Pott nehmen. Dann ist das Leben so, wie das Leben sein sollte. Mehr braucht doch keiner. Mal ehrlich, der ganze Rest ist doch nur Hokuspokus. Wenn ich 2.000 aus dem Pott nehmen kann und muss nicht arbeiten gehen, gar nichts, kann damit machen, was ich will, kann ins Fitnessstudio fahren, kann schwimmen gehen, kann Freunde treffen, kann Auto fahren, so easy. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, 500.000 Euro zum Beispiel Nettovermögen entspräche 20 Jahre lang jeden Monat 2.000 Euro. 20 Jahre lang. So, wo man seine Lebenszeit nicht in irgendeinem beschissenen Betrieb, auf den man keinen Bock hat, zu Grabe tragen muss quasi. So, und weil ich weiß, wie schwer Geld zu verdienen ist, und ich denke, jeder von euch weiß das, es fällt nicht vom Himmel, es muss was dafür getan werden. Deswegen war für mich dieser Profit, sollte für mich oder auch für uns die Gelegenheit sein, weil ich halt ambitioniert bin, weil ich halt konsequent aufbauen will auf das, was ich schon habe. So, mehr ist halt nicht genug in diesem System. Du brauchst mehr. Und auch das Ziel unternehmerischen Handelns ist ja, sich Freizeit an Freizeit zu gewinnen und den Ertrag ebenfalls zu maximieren. Das ist zumindest meine Betrachtungsweise der Dinge. Ziel unternehmerischen Handelns ist es ja nicht, mehr zu arbeiten und dafür weniger zu kriegen. Das ist ja alles Hokuspokus. Ja. So, und das waren dann all diese Dinge, die mich dann da gehalten haben, aber wo ich dann letztlich gesagt habe, diese Frau ist für mich untragbar. Ich gehe, ich verzichte auf meinen Anteil von diesem Verkaufserlös. Es spielt keine Rolle mehr, weil mein stressfreies und Leben, mein eigener Weg ist mir mehr wert als das. Und das ist für mich auch eine gewaltige Erkenntnis gewesen, dass ich jetzt weiß, wie ich das zu bewerten habe, wo ich stehe, wer ich bin und was es mir wert ist, alleine für mich zu leben. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt habt ihr ein Gradmesser im Kopf, wie unerträglich diese Frau war, wenn ich bereit bin, auf 500.000 oder 700.000 Euro zu verzichten und lieber es vorziehe, mit dem, was ich habe, zu gehen und meinen eigenen Weg zu gehen. Mein eigener Weg ist mir wichtiger als dieser Profit. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was ich mit dieser Frau erlebt habe. Ja, Männer, ich will es gar nicht zu lange machen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Und ich hoffe, ihr wisst meine Ehrlichkeit zu schätzen. Ich kann halt nicht anders. So ist es halt. Ich finde, Real Talk ist einfach unbezahlbar. Deswegen, also was mir mein eigener Weg wert war, zu gehen. Ich kann es euch auch nur raten. Also geht euren eigenen Weg. Egal, was ihr da an... Wie sagt man so schön, brennt die Brücken und die Boote nieder, dass es keinen Weg zurück mehr gibt und macht einfach weiter. Und wenn ich jetzt überlege, mein Seelenheil, mein Frieden, mein Fokus, den ich einfach habe, ohne diese Hölle auf 2 Beinen an meiner Seite zu haben, das ist mehr wert als alles Geld der Welt. Das ist unbeschreiblich. Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis morgen. Tschüss.